Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch toben von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl. Sünden trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Nun leb ich in Christus für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. O eile, mein Herr, und lass kommen den Tag. Mein Glaube sieht ihn schon von fern.